Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Am 22. April 2018 dokumentierte das anarchistische Radio Berlin den Vortrag unter dem Titel Vom digitalen Kreuzzug zur Gewalt auf der Straße, die Anti-Antifa der neuen Rechten. Der Vortrag wurde organisiert von der Black Pond Antifa im K9 in Berlin. Vorgetragen hat Mensch Schmerz vom Kollektiv Von Nichts Gewusst. Mehr Infos unter vonnichtsgewusst.blogsport.eu oder versenken.arrested.me. Dort gibt es auch Infos zu der Demo Neue Rechte versenken, die am 26. Mai in Berlin stattfindet. Der Vortrag wird gehalten vom Kollektiv von Nichts Gewusst aus Österreich und die machen das regelmäßig und ohne Gegenleistung und fahren dadurch halt durch Österreich und Deutschland und halt Vorträge für jeden, der sich interessiert, an den Mann zu bringen. Und eben weil die das natürlich kostenlos machen, bitte achtet doch auf die Spendenbox, die vorne ebenfalls am Käsen steht und beteiligt euch. Deswegen ist es natürlich besonders toll, dass Mensch Merz heute hier ist und zu so einem wichtigen Thema wie der Anti-Antifa-Arbeit einen Vortrag halten wird. Und das ist natürlich ein besonderes Thema, eben weil gerade jetzt, wo die AfD auch viel mehr stärkere parlamentarische Möglichkeiten hat, Anti-Antifa-Arbeit zu leisten, sollte das ein großes Thema sein. Zum Beispiel wurde Anfang dieses Jahres eine große Anfrage vom AfDler Martin Tefz hergestellt, welche die Offenlegung von Strukturen, Personal und so weiter von den Berliner Asten fordert. Und das ist natürlich potenziell ein starker Angriff auf halt studentische, antifaschistische und halt auch generell emanzipatorische Infrastruktur und zeigt halt einfach, wie wichtig halt das Thema und dieser Vortrag ist. Und damit viel Spaß und ich übergebe das Wort an Herrn Schmerz. Ja, schönen guten Abend. Danke für das zahlreiche Erscheinen schon mal. Ich hoffe, dass einerseits, dass es geht, dass ich ohne Mikro spreche, weil wir, glaube ich, auch gar keins haben. Ist das okay? Sonst würde ich noch ein bisschen lauter versuchen zu sprechen. Das andere ist, ich hoffe wirklich so viele Leute, die bei so schönem Wetter hier sind, dass ich die folgenden 50 bis 60 Minuten, die ich irgendwas erzählen werde, irgendwas ansatzweise Interessantes euch irgendwie würde darlegen können und es nicht irgendwie danach heißt, hätte ich mal lieber irgendwie den Tag an der Spree verbracht. Genau, was ist das Thema? Das Thema ist, wie gesagt, Anti-Antifa-Arbeit der in Anführungsstrichen neuen Rechten. Was ich ganz wichtig dabei finde, deswegen möchte ich zu Beginn diese Grafik des APABIS einfach so ein bisschen reinstellen, diese Ansammlung bzw. begriffliche Definition der Anführungsstrichen neuen Rechten, die es gibt, ist natürlich einerseits erstmal auch eine Selbstbezeichnung, die Teile dieser Gruppen selber gebrauchen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der wissenschaftlichen Betrachtung ein Begriff, der unglaublich unscharf ist, eben weil er verschiedene Traditionslinien mit reinfasst. Und, das muss man auch noch dazu sagen, insbesondere im deutschen und im österreichischen medialen Diskurs auch eine Begrifflichkeit, die eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen ist, beziehungsweise eigentlich im Endeffekt immer medial jedes und alle Organisationen als neue Rechte gelten, die nicht unbedingt noch eine NSDAP-Mitgliedsnummer hatten. Also da wird immer so ein bisschen auch eine gewisse Historizitätslosigkeit konstruiert, die eigentlich so nicht da ist. Ich habe das hier auf dem Beamer und ich hoffe, ihr erkennt das so ein bisschen abgetrennt. Wir werden uns heute ganz exemplarisch am Beispiel konkreter Anti-Antifa-Arbeit mit vier Organisationen beschäftigen, die allgemeinhin der neuen Rechten zugeordnet werden, also die in Anführungsstrichen auch im Endeffekt für neuere Organisationsformen innerhalb der extremen Rechten stehen, zum Teil maßgeblich im deutschsprachigen Raum an deren Modernisierung in den letzten Jahren beteiligt waren und, das ist vielleicht der wichtigste Moment daran, die massivst mittlerweile in Österreich mit der Freiheitlichen Partei Österreich, also der FPÖ und in Deutschland mit der Alternative für Deutschland miteinander verzahnt sind, also außerparlamentarische extreme Rechte und parlamentarische extreme Rechte greifen sowohl in Österreich als auch in Deutschland eigentlich Arm in Arm. Das werde ich auch später noch mal ein bisschen genauer bezeichnen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, um das vorwegzunehmen, diese Organisationen national getrennt voneinander zu betrachten. Also zu sagen, es gibt in Anführungsstrichen Organisationen der neuen Rechten in Deutschland und es gibt eben solche in Österreich, ist aus unserer Perspektive relativ sinnlos, da diese Organisationen so stark mittlerweile aufs Engste verzahnt sind, voneinander lernen, miteinander kooperieren, Gelder, Personen, Materialien, Infrastruktur auch so frei zwischen diesen beiden Ländern verschieben, dass wir eigentlich davon sprechen müssen, wir haben es hier mit einer gewissen Sinne Internationale der Nationalen zu tun. Dieser Trennstrich, der hier eingeführt wurde und der dann oben so ein bisschen das von MPD, Pegida und so weiter abgrenzt, das sind diese Teile, wo das in Anführungsstrichen neuere Rechtespektrum in eben ganz klassische Strukturen reinläuft, eben sowas wie den Neonazismus, wie ganz alte völkische Rechte, völkische Siedlungsbewegung und so weiter. Ganz wichtig, diese Trennung, dieser Trennstrich, das sind Bereiche, die ich heute nicht genauer erläutern werde. Also es geht nicht im Endeffekt darum, was für neonazistische Organisationen betreiben, gerade Anti-Antifa-Arbeit. Vorweg aber die Anmerkung, und das ist insbesondere, wenn es darum geht, persönliche Details von Aktivistinnen und Aktivisten online zu stellen, Strukturen öffentlich zu machen, ist, was wir zwar ideengeschichtlich durchaus nachvollziehen können und auflegen können, nämlich, dass es eine Trennung gibt zwischen neueren rechten Organisationen und klassischen neonazistischen Organisationen, müssen wir sagen, was ideengeschichtlich funktioniert, spätestens wenn es darum geht, den gemeinsamen Feind zu bekämpfen, kooperieren und agitieren diese Organisationen meistens so stark und so eng zusammen, dass wir nicht mehr von getrennten Sachen sprechen können. Ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Leute, die in Anführungsstrichen von neueren rechten Organisationen geoutet wurden, die sind kurze Zeit später immer auch auf Neonazi-Portalen irgendwie bekannt gemacht worden. Also da sehen wir, dieser Informationsfluss ist durchaus da und auch wenn die Organisationen sich zwar oberflächlich voneinander abgrenzen, wenn es darum geht, Leuten Schaden zuzufügen, dann ziehen sie doch sehr, sehr oft an einem Strang. Das habe ich aber heute mitgebracht. Ich habe den Vortrag so ein bisschen in vier Teile geteilt, nämlich einerseits, was ist das eigentlich Anti-Antifa-Arbeit? Und da möchte ich so ein bisschen eine sehr breitere Definition vorlegen. Das nächste ist eben diese verkürzte Betrachtung vier Organisationen, wo ich mit aufzeigen möchte, inwieweit Deutschland und Österreich gerade gemeinsam daran arbeiten, linke Aktivistinnen und Aktivisten bis hinein in die bürgerliche Mitte massiv zu diskreditieren und anzugreifen. Das ist von meiner Vorrednerin schon angekündigt worden. Die AfD ist natürlich nur die parlamentarische Eisbergspitze von Organisationen, die zum Teil einfach schon seit Jahrzehnten solche Arbeit betreiben. Ich habe dann so ein bisschen was mitgebracht, was passiert eigentlich bei Anti-Antifa-Arbeit, also was gibt es für Konsequenzen, wo müssen wir damit rechnen und letztendlich auch um das, weil es natürlich hier auch ein linker Kontext ist, in dem dieser Vortrag gehalten wird, was für Modi gibt es eigentlich, wievor wir uns davor schützen können. Natürlich kann man sagen, jeder kann Signal installieren, so Pech ist so, das funktioniert nicht immer. Also was gibt es für Modi auch, um sich davor zu schützen, auch um unsere Strukturen zu schützen? Sollte es Fragen während des Vortrages schon geben, dass ich Sachen weiter irgendwie ausführlicher erläutern soll? Ich habe ganz viele Bilder leider auch aus fasche Originalquellen mitgebracht. Wenn ich teilweise zu schnell über diese Bilder drüber gehe oder euch Organisationen irgendwie ein bisschen im Detail nochmal erläutert werden wollen, meldet euch einfach währenddessen, dann würde ich das währenddessen auch schon beantworten. Auf jeden Fall nicht den Namen sagen, damit es nicht dann auch namentlich auf der Aufzeichnung drauf ist. Kommen wir also dazu, was ist eigentlich Anti-Antifa-Arbeit? Und ich habe hier was mitgebracht, das ist vielleicht der interessanteste Punkt, nämlich die Kampagne aus Österreich stoppt den Wahnsinn gegen Linksextremismus, was hier erstmal klingt wie irgendwie ein neonazistischer feuchter Traum, der irgendwie aus dem Tjasi-Forum rausgekrochen ist, ist interessanterweise eine Kampagne gewesen, die von der Studenten- und Studentinnenorganisation der FPÖ maßgeblich durchgeführt wurde, nämlich dem Ring freiheitlicher Studenten. Wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich Anti-Antifa-Arbeit und wer betreibt Anti-Antifa-Arbeit, da müssen wir dazu sagen, dass das, was wir im klassischen Sinne darunter verstanden haben, nämlich das Outen von quasi linken Aktivistinnen und Aktivisten, das Offenlegen von Strukturen und Strukturen und auch das gezielte physische Angreifen eben auch von Einzelpersonen ohne Organisationen mittlerweile viel mehr wie alles in die bürgerliche Mitte hineingetragen wurde. Und ich habe hier zwei Artikel mitgebracht, die jeweils von einer der FPÖ nahestehenden, beziehungsweise der untere links ist sogar von einer der FPÖ unmittelbar finanzierten Plattform, wo in Österreich Journalistinnen und Journalisten, die wirklich nicht unter dem Verdacht in gewissen Teilen der radikalen Linken angesiedelt worden zu sein, aufs Massivste durch die Öffentlichkeit getrieben worden sind und auch diese diskursive Verschiebung, die wir eigentlich in allen gesellschaftlichen Teilen gerade erleben, also diese Entgrenzung auch der konservativ-bürgerlichen Mitte, erleben wir auch darin, wenn es darum geht, Anti-Antifa-Arbeit zu betreiben. Grundsätzlich würden wir deswegen als Gruppe sagen, erstmal ist als Anti-Antifa-Arbeit eigentlich alles Handeln, das sich gegen den politischen Gegner richtet, in irgendeiner Form als Anti-Antifa-Arbeit zu begreifen. Wichtig hierbei ist, und das sehen wir insbesondere in Österreich, aber auch in Deutschland sehen wir das, die Definition, was als Antifa begriffen wird, obliegt nicht den Leuten, die quasi geoutet werden, sondern es ist immer eine Fremdzuschreibung, die die reaktionären Akteurinnen und Akteure an einen Rand tragen. Das führt in Österreich, in Deutschland aber auch so dazu, dass teilweise wirklich Aktivistinnen und Aktivisten, die aus radikaleren Strukturen der organisierten Linken kommen, angegriffen werden. Auf der anderen Seite aber auch werden, das ist in Österreich zuletzt der Fall gewesen, bürgerliche Journalistinnen und Journalistinnen, die zum Beispiel dem österreichischen Rundfunk, der weiß Gott nicht irgendwie links ist, werden mittlerweile als Antifa-Aktivisten aus der reaktionären Rechten heraus diskreditiert. In Deutschland erleben wir von Seiten der AfD vielfach den Moment eher, dass als antifaschistische Strukturen jene Strukturen angegriffen werden, die tief in bürgerliche Präventionsprozesse eingebunden sind, nämlich Stellen wie mobile Opferberatungen, Fachanalysestellen, die sich gegen Rechtsextremismus wenden, solche Institute wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese Definition, was Antifa ist, obliegt hier bei den Rechten selber und das ist das Allerwichtigste dabei, es ist eine Kategorisierung, die teilweise völlig wahllos geschieht und die eigentlich als Grundmoment nur eine Annahme hat, nämlich, dass das Denken und das Handeln in irgendeiner Form eine Kritik an den reaktionären Strukturen darstellt. Was ist es denn aber nun, was konkret gemacht wird? Natürlich geht es auch darum, Informationen zu veröffentlichen, die in Anführungsstrichen erstmal als privat gelabelt sind. Das ist natürlich bei Privatpersonen am allereinfachsten, wo es darum geht, teilweise Bilder online zu stellen, wo es darum geht, Arbeitsadressen, Wohnadressen und so weiter rauszustellen. Private Daten können hier aber auch sein, dass es teilweise, und darauf werde ich später noch drauf zugehen, darum geht, irgendwie studentische Protokolle aus Sitzungen, wie zum Beispiel, wo der AStA gewählt wurde, wo der AStA Geld vergeben hat, auszuwerten und sozusagen immer zu versuchen, Informationen, die angeblich nicht einer Öffentlichkeit zuteil geworden sind, öffentlich zu stellen. Das Ganze, und das muss man dazu sagen, Anti-Antifa-Arbeit vollzieht sich eben nicht nur im luftleeren Raum. Also es geht nicht darum, diese Daten irgendwie möglichst schön aufbereitet und gesammelt zur Verfügung zu stellen, sondern das, was wir in den letzten Jahren haben beobachten können, ist immer der Moment, dass diese persönlichen Attacken, dass diese Attacken auf Organisationen, Institutionen immer auch von physikalischen Akten der Gewalt begleitet worden sind, beziehungsweise zutiefst und engstens an diese Akte der Gewalt gekoppelt sind. Es gibt in Österreich ein sehr prägnantes Beispiel dafür. Die Identitäre Bewegung hat seit Beginn ihres Bestehens gegen eine Gruppe mobil gemacht, die sie quasi als große Akteurinnen des sogenannten großen Austausches ausgemacht hat, nämlich die offene Jugendarbeit. Das hat in Österreich dazu geführt, dass immer wieder Jugendarbeit angegriffen wurde. Die Identitären haben immer wieder gesagt, ja, wir sind die Streetworker für die Generation ohne Migrationshintergrund. Und in den Jugendzentren sind quasi die von der Ghettoisierung und dem Ethnomasochismus die betroffenen Jugendlichen gammeln da ab. Und dagegen sind wir. In Österreich hat es in den letzten Jahren eine riesig große Serie von Angriffen auf Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere der Jugendarbeit, gegeben. Angefangen von, dass Einrichtungen regelmäßig gestickert wurden, bis hin zu Einschüchterungsversuchen mit persönlichem Auflaufen, bis hin dazu, dass Einrichtungen mit Farbe und sonst wie attackiert worden sind. Das gerät meistens, insbesondere bei der neuen Rechten, die sich ja offensichtlich immer wieder versucht, von solchen Modi der Militanz zu distanzieren. Wir selber kennen das, die AfD, die Identitären und so weiter berufen sich ja immer wieder darauf und sagen, wir sind eigentlich der gewaltfreie Widerstand. Es gerät vielfach in den Hintergrund, dass diese Strukturen zutiefst in Attacken und so weiter verbunden sind, auch Militanz und Angriffe auf Objekte und Personen zu ihrem Repertoire zählen. Und das ist der erste Punkt. Anti-Antifa-Arbeit gerät deswegen meistens nicht in den Fokus, weil einerseits in der bürgerlichen Mitte oder der illusierten bürgerlichen Mitte ein großes Bedürfnis darüber besteht, rechte Gewalt zu verschweigen, sie totzuschweigen, also zu sagen, wenn wir nicht darüber reden, dann werden diese Angriffe irgendwann schon wieder aufhören. Auf der anderen Seite aber auch genau dieses, wir wollen das Ganze nicht groß machen, was dazu führt, dass eben diese Attacken, die aus solchen Sachen resultieren, kaum bekannt geworden sind, beziehungsweise auch in den seltensten Fällen bekannt gemacht wird. Das Wichtige ist, und das ist eine Einschränkung, wo wir sagen müssen, Österreich ist hier immer schon mal einen Schritt weiter, was den Vergleich zwischen Deutschland und Österreich angeht. In Österreich mittlerweile wird Anti-Antifa-Arbeit nicht mehr nur von Organisationen durchgeführt, die allgemein hin der extremen Rechten zuzuordnen sind, sondern mit der FPÖ befindet sich mittlerweile eine Partei in der Nationalregierung und auch in diversen Landesregierungen, die aktiv Portale und Plattformen und Personen unterstützt, die Anti-Antifa-Arbeit betreiben. Zum anderen finden sich aber auch in anderen österreichischen Medien, die durchaus sehr groß sind, also das Magazin Österreich zum Beispiel oder die Kronenzeitung, die Heute-Zeitung sind so ein bisschen mit der Bild-Zeitung zu vergleichen, auch mit der Auflage. Und in diesen Zeitungen haben sich zum Teil Artikel gefunden, beziehungsweise Aufrufe, die insbesondere in einer sehr, sehr sexistischen und überkrass misogenen Grundhaltung zumeist als antifaschistisch linke Journalistinnen aufs unglaublich Härteste angegriffen haben. Und hier müssen wir auch sagen, diese Verschiebung hin dazu ist auch bei weitem kein Kampf mehr. Und das wird ja immer gerne insbesondere von deutschem Verfassungsschutz aufgemacht, auch der österreichische Verfassungsschutz ist da ein sehr großer Freund von, das gesagt wird, es gibt halt diese bürgerliche Mitte und dann gibt es das rechte Spektrum und das linke Spektrum und die wiegen sich quasi gegenseitig auf. Das wird teilweise auch von gewissen Extremismusforscherinnen und Forschern vertreten. Da muss man sagen, dass sich hier zwei entgegengesetzte Pole bekämpfen, ist absoluter Unsinn. Und wir können insbesondere in Österreich mittlerweile nachweisen, dass viele der Attacken gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, zivilgesellschaftliche Positionen und Personen, die als antifaschistisch gelabelt worden sind, zutiefst aus der bürgerlichen Mitte eingehen. Das ist auch nochmal, um das so ein bisschen irgendwie humoristisch, sagt man in Österreich vielfach, und das ist mittlerweile auch in Deutschland so, die Leute, die mittlerweile irgendwie davon überzeugt sind, dass man noch Rudimente von Grundrechten wie dem Recht auf Asyl und so weiter verteidigen könnte, gelten ja mittlerweile schon als linksextremistisch. So. Also um eine demokratische Position irgendwie in Österreich auszuführen, so, da muss ich irgendwie, das Einzige, was ich da nicht sagen darf, ist, dass es nicht irgendwie den Holocaust gab. So. Also Holocaust-Leugnung ist in Österreich immer noch so ein großes Tabu. Ansonsten ist mittlerweile eigentlich alles sagbar. Und die Leute, die sich gegen auch so eine rechte Diskursverschiebung machen, sind meistens die, die auf einmal linksextrem sind. Wer aber macht eigentlich Anti-Antifa-Arbeit? Und das ist jetzt so ein bisschen dieser Moment, wo ich konkret Organisationen vergleichen möchte. Ein Punkt, den ich hier aber vorwegführen möchte, und das ist nur eine ganz kurze Anmerkung, ist, was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, auch innerhalb linker Strukturen wird massivst Anti-Antifa-Arbeit betrieben. Organisationen wie in der Jugendwiderstand in Deutschland sind wahrscheinlich die bestfunktionierendste Anti-Antifa-Gruppe. In Österreich sind interessanterweise die Hälfte der Outings, die groß publik geworden sind, sind von innerlinken Organisationen durchgeführt worden, um irgendwie gewisserweise Streitereien einen gewissen Nachdruck zu verlieren. Das nur so ein bisschen als Vorbemerkung. Also es ist nicht nur so, dass die Gefahr nur von quasi rechts besteht, sondern auch im eigenen Lager suhlen sich gerade reaktionäre Organisationen, zumeist sehr tief darin, ne, irgendwie den politischen Gegner irgendwie auch irgendwie den anderen dann. Also der Feind meines Feindes ist meistens in dem Sinne ein Freund, was ja dann auch immer dazu führt, dass gesagt wurde, na, wenn das Schwein geoutet wird, der kriegt halt von Nazis auf die Fresse, ist super, da müssen wir uns nicht die Hände dreckig machen. Auch da muss man sich immer fragen, so, ist das eine Position, die man in der Linken vertreten kann. Wer macht aber eigentlich Anti-Antifa-Arbeit? Und Das ist das Interessante in Österreich allen voran. Gehen die neonazistische Anti-Antifa-Arbeit, die Anti-Antifa-Arbeit, die die bürgerliche Rechte leistet, und dieses Spektrum der Bürgis gehen Hand in Hand, ergänzen sich meistens sehr gut und führen gemeinsam. Auch in Deutschland können wir mittlerweile in einigen Bundesländern nachweisen, dass genau eben solche Organisationen gut ineinandergreifen, insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo der völkische Flügel der AfD unter Hans-Thomas Tilschneider unglaublich stark ist, sehen wir genau eben, dass die CDU mittlerweile sämtliche ihrer Grenzen auch in dieser Beziehung fallen lässt. Wichtig ist, glaube ich, aber eine Differenzierung reinzubringen, nämlich interessanterweise sind die Organisationen, die ich im Folgenden vorstellen möchte, die von Seiten der neueren Rechten Anti-Antifa-Arbeit machen, keine Organisationen, die klandestin organisiert sind, beziehungsweise die über anonyme Blogs oder irgendwelche Mailinglisten ihre Informationen veröffentlichen, sondern, und das ist der wichtigste Moment, das sind Organisationen, die zumeist in der Form bürgerlicher, rechtlicher Vereine organisiert sind, die Vereinsvorsitzende haben, die gewissen rechtlichen Formationen unterliegen und auch als solche greifbar sind. Das ist ein ganz großer Unterschied, der auch nochmal diesen Bereich des Neonazismus abgrenzt. Nämlich im Neonazismus, bei Outing-Artikeln und so weiter, da gibt es im seltensten Fall, und das ist das Beispiel Metapedia zum Beispiel, jene große rechtsextreme Online-Seite. Metapedia hat kein Impressum, ich kann nicht dahin schreiben, irgendwie, dieser Artikel verleumdet mich, er soll runtergenommen werden. Das könnte ich bei anderen Organisationen machen. Was wir auch noch beobachten können, ist deswegen, Neonazismus und neonazistische Anti-Antifa-Arbeit liegt meistens, und das ist eine Stereotypung und auch eine Vereinfachung, ein großes Interesse an der konkreten Schädigung des Leiblichen. Also hier geht es darum, Leute, um es plump auszudrücken, möglichst irgendwie abzupassen, sie zu verprügeln, ihnen persönlichen Schaden zuzufügen, in Häusern, Infrastruktur möglichst hart zu beschädigen und so weiter. Das ist so ein Modus, den wir sehr stark mit der klassischen neonazistischen Rechten verordnen können, während diese in Anführungsstrichen neue Rechte vielmehr ein Interesse an der Schädigung der sozialen Position der Individuen und der Organisationen hat. Das sehen wir insbesondere darum, wenn es auch darum geht, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angeschrieben werden, wie das auch teilweise linke Organisationen machen. Hier geht es darum, Leute in ihrer sozialen Position zu schädigen, und dieses einen wie Leute zu überfallen und so weiter, ist erstmal vielfach nur eine sekundäre Sache dabei. Wichtig ist hierbei auch die wichtigste Unterscheidung, nämlich Organisationen der in Anführungsstrichen neueren Rechten stehen viel, viel mehr materielle Ressourcen zur Verfügung. Was heißt materielle Ressourcen? Das heißt im Endeffekt, die haben viel, viel mehr Geld. Sie haben Anwälte, die dahinter stecken, und das sage ich aus einer ganz persönlichen Betroffenheit. Wir haben versucht, und ich habe als Einzelperson versucht und versuche es immer noch gerade, mich gegen eine Outing-Artikelserie zur Wehr zu setzen, auch über einen juristischen Weg. Und 1% hat mittlerweile und bringt das immer noch auf mehrere Tausende von Euro aufgebracht, weil sie einfach sagen, okay, wir führen Gerichtsprozesse. Wir haben das auch bei anderen Organisationen und Einzelpersonen feststellen können, dass diese Organisationen, die Anti-Antifa-Arbeit aus dem Spektrum der neuen Rechten betreiben, dazu bereit sind, unglaublich viel Geld aufzuwenden, um ihre Sachen voranzubringen und auch um ihre Sachen standhalten zu können. Auch, und das muss man dazu sagen, es gibt mittlerweile durchaus einige Urteile, insbesondere wenn bürgerliche Akteurinnen und Akteure diskreditiert worden sind, wo solche Organisationen durchaus viel Geld an Schadensersatz haben bezahlen müssen. Fakt ist jedoch, es hat bisher noch nicht dazu geführt, dass eine von diesen Organisationen Konkurs anmelden musste. Kommen wir also zu den großen Playern im Anti-Antifa-Business, und einer der ersten Player ist eine Organisation, die hier in Österreich wahrscheinlich vollkommen unbekannt ist. Es handelt sich hierbei um das Magazin InfoDirect. InfoDirect erschien erstmalig im April 2015. Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, wo dieses Magazin herkommt. Es war, und das ist das Interessante dabei, mit einer Auflage erschienen, und das macht es immer noch, dass es an fast jedem Bahnhofskiosk in Österreich erhältlich war. Also man musste es nicht abonnieren, sondern wer mal in Wien ist, kann zum Hauptbahnhofskiosk da gehen. Es gibt zwei Kioske. In jedem dieser findet man Ausgaben der InfoDirect, auch in Graz, Wels und so weiter. Es war auch, und das ist das Interessante, ein Magazin für 3,90 Euro zu präsentieren in diesem Preissegment, erfordert durchaus Unterstützung. Am Anfang wusste man nicht, wo das Ganze herkommt. Interessanterweise hat sich dann schnell offenbart, dass die Akteure, die hinter InfoDirect stehen, und ich spreche hier bewusst nur von Männern, oh, danke schön, bewusst nur von Männern, weil es sich eben nur um Männer handelt, kommen aus dem tiefsten neonazistischen Umfeld. Ich habe hier ein Foto mitgebracht, was einen der Chefredakteure von InfoDirect zeigt, nämlich die Person mit der 1 über dem Kopf ist Michael Schafmüller und der Mann, der mit der 2 daneben steht, das ist Gottfried Küssel, der große Neonazi-Anführer, eigentlich ab den 80er Jahren, der hier vielleicht in Deutschland der ein oder anderen Person durch eine sehr unrühmliche YouTube-Doku bekannt ist, wo er mit einer Gitarre darüber singt, wie er Juden gerne wieder zu Seife verarbeiten möchte. Aus diesem Umfeld stammt das Magazin InfoDirect und umso interessanter wird es dann, InfoDirect boundet relativ schnell mit der identitären Bewegung und alle großen identitären Kader fangen an, dafür InfoDirect zu schreiben. Leute werden direkt in die Organisation von InfoDirect reingeholt. InfoDirect bekommt aber für den Austausch zwischen Deutschland und Österreich eine ganz, ganz herausragende Situation, nämlich im Jahr 2016 organisiert InfoDirect zum ersten Mal den sogenannten Kongress der Verteidiger Europas in Linz. Dieser Kongress der Verteidiger Europas ist einerseits umso interessanter, und um das vorwegzunehmen, mit über 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war er einer der größten Vernetzungstreffen der in Anführungsstrichen neuen Rechten im gesamten deutschsprachigen Raum. Zum anderen hat er mit damals sehr prägnanten Gästen aufwarten können. Zum Beispiel war Herbert Kickl in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär der FPÖ damals einer der Festredner. Das ist umso interessanter, weil Herbert Kickl mittlerweile Innenminister in Österreich ist. Und als dieser Kongress 2018 wiederholt wurde in Österreich, musste der Verfassungsschutz, der Herbert Kickl zu dem Zeitpunkt unterstellt war, prüfen, ob es sich dort um eine rechtsextreme Veranstaltung handelte. Und natürlich hat der Verfassungsschutz gesagt, nee, warum? Wie kommen wir denn darauf? So. Wir sehen also hier diese tiefe Verzahnung hinein in die parlamentarische Rechte. Was aber auch umso interessanter ist, der erste Kongress der Verteidiger Europas lag parallel am Wochenende zu der dort eigentlich stattfinden sollenden Kompaktkonferenz. Und es war lange Zeit unter Expertinnen und Experten die Frage, warum machen die denn bitte schon an einem Wochenende Veranstaltungen, die für beide Leute interessant sind? Das ist doch total unsinnig. So, es hat sich dann herausgestellt, dass die Kompaktkonferenz in Deutschland nicht so stattfinden konnte, wie sie stattfinden konnte. Und was wir daraufhin erlebt haben, ist einfach, die Tickets von der Kompaktkonferenz wurden gültig für die Kongress der Verteidiger Europas Sache. Und alle Rednerinnen und Redner, die großteilig an der Kompaktkonferenz beteiligt waren, sind daraufhin nach Linz gefahren. Also hier sehen wir, Infrastruktur wird mittlerweile zwischen Deutschland und Österreich relativ frei verriert und auch transferiert. Das ist umso wichtiger, wenn wir uns vor Augen führen, wie die Ermittlungsbehörden meist gegen solche Organisationen vorgehen, nämlich sowohl der österreichische Verfassungsschutz als auch der deutsche Verfassungsschutz enden meistens mit ihrer Expertise an den Landesgrenzen, was jüngst eine Anfrage an den österreichischen Verfassungsschutz gezeigt hat, der gefragt wurde, na, wie sehen Sie denn eigentlich die Verknüpfung zwischen deutschen und österreichischen Identitären? Und daraufhin hat der österreichische Verfassungsschutz gesagt, ja, also wir gehen schon davon aus, dass die was miteinander zu tun haben, weil die liegen ja geografisch nah beieinander. Und da sagt man so natürlich so, ja, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und danach heißt es aber, mehr wissen wir dazu eigentlich auch nicht. Das ist ein riesig großes Problem, dass wir mittlerweile eine Internationalität von nationalistischen Organisationen haben, aber Ermittlungsbehörden meistens zumal sehr stark eben an dieser Nationalitätslogik auch scheitern, beziehungsweise nicht in der Lage sind, solche Sachen zu transferieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für antifaschistische Strukturen. Die wenigsten, die irgendwie in einer bequemen großstädtischen Bubble leben, und das muss man sagen, gilt für Wien eben umso weiter, wird irgendwie freiwillig nach Linz fahren, um sich dort irgendwie mit 650 Rechten entgegenzustellen. InfoDirect fängt aber dann, und das ist das Interessante, relativ schnell an, sehr, sehr viel Content zu ballern und ins Internet zu machen. Und es finden sich dann, das ist ein Screenshot vom 3. April und 4. April, also irgendwie ist ein paar Tage her, und dort finden sich dann solche Artikel wie zum Beispiel, dass Asylanten in Anführungsstrichen multiresistente Keime hierher bringen. Und das ist aber der interessantere Punkt. InfoDirect fängt von Beginn an mit einer Serie, die sich nennt Wer sind diese Expertinnen und Experten, wo sie gezielt Informationen, und man muss wirklich sagen, das ist unglaublich schlecht recherchiert, was dort veröffentlicht wurde, über Aktivistinnen und Aktivisten, die sie irgendwie der Antifa zuzuordnen sind, veröffentlichen. Ah, es kommt schon das Weitere. Ich kann das vielleicht lustigerweise auch meinen. Also ich wurde auch von InfoDirect dann mal mit einem Genossen vorgestellt und als meine Privatadresse hat man dann meine Arbeitsadresse veröffentlicht und von meiner Diensthandynummer hat man als meine Privathandynummer gemacht, was denn dazu geführt hat, dass ständig bei meiner Arbeit im Sekretariat irgendwelche Rechte angerufen haben und mich als Volksverräter beschimpfen wollten, was dann irgendwie dazu geführt hat. Also da sieht man, meistens sind diese Recherchen sehr, sehr schlecht. Faktisch ist aber, und das ist das Allerwichtigste daran, InfoDirect ist ein Magazin mit Impressum, was eigentlich nach österreichischem Recht durchaus dafür gerade stehen müsste, was sie schreiben. Wir erleben aber in den letzten Jahren, dass kaum juristisch sich gegen solche Anschuldigungen von InfoDirect gewehrt wird. Kommen wir zum zweiten Akteur, der für Deutschland durchaus wichtiger ist und alleine an diesem Bild erkennt man vielleicht, worum es darum geht. Man sieht einen älteren Herrn mit einer Ziege herumstehen, mittlerweile in dieser durchaus schönen eigenen Medienkategorisierung, die Götz Hubischek Home Story gibt es ja durchaus mittlerweile und ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, das Institut für Staatspolitik ist ein privates Institut, was in Sachsen-Anhalt im Ort Schnellroda seit 2000 existiert und was lange Zeit vor sich hingedümpelt ist. Zwar hat man 2003 einen eigenen Verlag angegliedert und hat auch ein Magazin hochgemacht. Fakt ist allerdings, stark wurde das Ganze nur in der eigenen Szene repräsentiert und auch irgendwie requiriert. Es kam dann allerdings im Jahr 2010 in etwa, wo sich diese großen Ableger von Pegida und so weiter gründen, wo wir langsam merken, auch mit dem Hochziehen dieser sogenannten Flüchtlingskrise, ist das Institut für Staatspolitik sehr stark in praxisnahe Politik reingegangen, hat sich diesen ganzen Protestformen und so weiter angebiedert. Und wir erleben dann interessanterweise auf der Medienseite genau diesen Moment, dass auf einmal gesagt wird, was? Es gibt hier Rechte, die haben keine Springerstiefel an und keine Glatze mehr, über die müssen wir berichten. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, jeder Mensch, der irgendwie in einer größeren innenstädtischen Redaktion wie beim Spiegel oder der Zeit irgendwie ein Praktikum machen musste, war irgendwie das Strafkommando, dass man einmal nach Schnellroda musste, um dort irgendwie einen 4- oder 5-seitigen Artikel über Götz Kubitschek und seine Ziegenzucht zu schreiben. Das klingt relativ absurd. Ich habe für den Vortrag irgendwie nur, wollte ich eine Bebilderung suchen, habe eingegeben Götz Kubitschek und Ziege und habe irgendwie 3000 Bilder bekommen. Was zeigt, und das ist das Wichtigste, es gibt sehr, sehr viele mittlerweile auch in der Kritik sich manifestierte Vorurteile, die man dagegen hat. Das eine, und das ist das Allerwichtigste, das Institut für Staatspolitik existiert mittlerweile seit knapp 2 Jahrzehnten. Davon zu sprechen, dass das eine neuere Organisation ist, über die man deswegen nicht viel wissen kann, weil sie ja so neu ist, muss man vielfach sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Also 20 Jahre sind jetzt nicht unbedingt eine kurze Zeitspanne. Hätte man vielleicht schon mal was drüber rausfinden können. Wichtig ist aber dieses Magazin, was die Sezession ab 2000, also was das Institut für Staatspolitik ab 2003 rausgibt. Die Sezession wandelt erstmal so ein bisschen und eigentlich nur auf Theoriefaden und ist ein theoretisches Magazin. 2010 kommt dann das sogenannte Netztagebuch dazu und das Netztagebuch ist quasi ein Internetblog der Sezession, wo verschiedene festen Autorinnen und Autoren anfangen, kleinere Artikel zu schreiben. Das Interessante ist, wir erleben hier nicht nur eine in gewisser Weise sich veralltäglichernden Schreibstil und auch Berichterstattung. Also es wird viel mehr über tagesaktuelle Sachen geschrieben. Es gibt zum Beispiel eine Kolumne von Ellen Kositza, die wirklich einmal ja ein Jahr lang über Monate sich darüber aufgeregt hat, dass auf einmal dunkelhäutige Menschen an ihrem Badesee aufgetaucht sind. Und das war so der größte rassistische Zockszustand, den sie erlebt hat. Da wurden sehr viele Artikel drüber geschrieben. Allerdings, und das ist das Interessante, wir erleben ab diesem Jahr 2010, dass auch über die Web-Tagebuchfunktion der Sezession und das daran angedockte Institut für Staatspolitik sehr viel Anti-Antifa-Arbeit betrieben wird, indem konkrete Akteurinnen und Akteure, die sich vorwiegend auch durch Kritik gegen das Institut für Staatspolitik selbst hervorgetan haben, in den Fokus gerückt werden und irgendwie auf der Seite angegangen werden. Das betrifft interessanterweise die ersten Jahre fast nur Andreas Speit, der als einer der Großen irgendwie für sie auch Bekannten über sie berichtet hat, sie kritisiert hat. Ab dem Jahr 2016 erleben wir aber einen ganz interessanten Wandel, nämlich es manifestieren sich ausgehend von Halle und von linken Gruppierungen in Halle sehr starke Proteste, die sich auch nach Schnellroda ziehen und die in Schnellroda regelmäßig Veranstaltungen machen. Und ab diesem Jahr werden Akteurinnen und Akteure, die maßgeblich hinter diesen Protesten stehen, Woche um Woche, Monat um Monat, Aktion und Aktion auf dem Webportal der Sezession erniedrigt, öffentlich bekannt gemacht, dazu aufgefordert, sie zu besuchen, ihre Adressen zum Teil so umschrieben, dass man durchaus dazu kommen kann, wo diese Leute sich aufhalten. Ich habe das hier mit einem ganz interessanten und aktuellen Beispiel mitgebracht. Jüngst hat am 22. April ja eine sehr große Demonstration in Schnellroda selbst stattgefunden. Und Götz Kubitschek schreibt natürlich in seiner Art dessen, wie er immer schreibt, eigentlich interessiert es mich nicht, aber ich bin total sauer, deswegen muss ich 25 Seiten drüber schreiben, einen Artikel. Es ist an der Zeit, etwas zu sagen zu einem Punkkonzert, das morgen neben anderen Events gegen uns in Schnellroda stattfinden wird. Dieser Artikel dann dreht sich eigentlich hauptsächlich um die Person, die in Halle hauptsächlich aus der organisierten Linken heraus diese Veranstaltung mitorganisiert und diskreditiert diese Person auf das Untergriffigste. Das Wichtigste ist hierbei, und das müssen wir uns doch euch vor Augen führen, das Institut für Staatspolitik ist mit eine der meisten rezipierten Quellen derzeitig in der extremen Rechten, insbesondere derjenigen, die an die AfD in Deutschland angeschlossen sind. Nur um das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Staatspolitik und einer der maßgeblichen Autoren der Sezession, Dr. Erik Lehnert, ist derzeit Mitarbeiter der AfD im Bundestag. Auch hier sehen wir, was in Österreich natürlich noch mal viel krasser ist. Diese Informationen dort sind in Bundestagsfraktionen angegliedert. Auch in Sachsen-Anhalt ist mit Hans-Thomas Tilschneider einer der am engsten mit dem Institut für Staatspolitik verbundenen Akteure und Akteurinnen dort in der Politik tätig. Höcke hat Kubitschek lange Zeit immer als Dudesfreund bezeichnet, hat an mehreren dieser Akademien teilgenommen. Ihr seht also, und das ist der wichtige Moment, dass hier Aktivisten und Aktivistinnen so hart persönlich angegangen werden, führt natürlich auch dazu, dass die Öffentlichkeit der AfD sich auf sie richtet, insbesondere über diese Person auch aus Halle, sind dann parlamentarische Anfragen der AfD in Sachsen-Anhalt eingereicht worden. Und wir sehen, hier greifen wieder diese außerparlamentarische Öffentlichmachung und die parlamentarischen Kräfte greifen hier wiederum Hand in Hand, um Leute herauszupicken und sie gezielt persönlich fertig zu machen. Auch hier wieder der wichtigste Punkt daran, das Institut für Staatspolitik ist natürlich ein privat organisierter Verein, ist aber trotzdem in einer eingetragenen Rechtsfunktion. Auch diese Seite hat eine gewisse Verantwortung für ihre geposteten Inhalte und für das, was man eigentlich auch rechtlich belangen könnte. Interessant ist jedoch, das wird aus den allerwenigsten Fällen gemacht und warum das so ist, werde ich später noch mal kurz erläutern. Allerdings, und das ist der interessante Moment, 1% als Organisation, die vielleicht dem einen oder anderen schon mal zu Namen gekommen oder zu Ohr gekommen, die eigentlich 1% für unser Land heißt und die aus der unglaublich lustigen Idee entstanden ist, wenn 1% der deutschen Bevölkerung sich für uns engagiert, dann kriegen wir die politische Wende hin. Ja, toll. Und deswegen nennt man sich dann 1%. 1%, und das ist das Interessante, ist ein vorgelagerter Verein, der auf das Massivste mit dem Institut für Staatspolitik verbunden ist. Unter anderem ist der von Götz Kubitschek und Hans-Thomas Tilschneider, also jedem AfD-Abgeordneten, mitbegründet worden. Mittlerweile wird 1% hauptsächlich vom ehemaligen oder jetzigen immer noch fast Pressesprecher der Deutschen Burschenschaft Philipp Stein geführt und mehrere Identitäre, unter anderem Jörg Dittus aus Österreich, ist extra nach Halle gezogen, arbeiten für diese Organisation. Was man sagen muss, was bei 1% wirklich stimmt, ist, 1% ist eine neuere Organisation, das kann man sogar ideologiegeschichtlich sagen, ja, die gehören eindeutig der neuen Rechten zu. Andererseits ist 1% wirklich erst am 17.02.2016 gegründet worden. Das Interessante ist hierbei, 1% fängt relativ schnell mit einer sehr Zweierstrategie haben sie, nämlich einerseits produzieren sie unglaublich viel Internet-Content, auf der anderen Seite fangen sie an, Gelder zu sammeln, diese Gelder zu verwalten und damit wie eine Art ja, NGO für andere rechte Organisationen Projekte zu unterstützen, Projekte aufzubauen. So kam es insbesondere 2016 mehrmals dazu, dass Zehntausende von Euro an die Identitären in Österreich überwiesen worden, also auch hier wieder so ein bisschen dieses Stichwort transnationale Geldflüsse, die kaum überwacht werden in dem Falle. 1% aber finanziert großteilig dann IB-Projekte und wenn wir uns anschauen, was 1% an Inhalten produziert und ausstößt, ist das, und das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, weil ein Artikel über mich geht, und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich dankbar, das sieht einigermaßen ansehnliches Bild von mir genommen haben und nicht irgendwie total erkältet auf irgendeiner Scheiß-Demo schnell Roder. Das wäre mir unglaublich peinlich gewesen. 1% und die Inhalte von 1% sind größtenteils, und das ist das Allerinteressanteste daran, ganz, ganz klassische Anti-Antifa-Artikel. Das fängt an mit solchen Artikeln wie Anschlag in Halle, die geistigen Brandstifter, wo man unter anderem mich, einen Universitätsprofessor und jenen Organisator der zivilen Proteste in Schnellroda dazu verdächtigt hat und gesagt hat, die haben maßgeblich einen Angriff auf unser identitäres Hausprojekt geplant. Das geht weiter, dass 1% dann bei einer Pfefferspray-Aktion schreibt, welche Aktivistinnen und Aktivisten quasi diese Aktion gestört haben. Es setzt sich dann aber noch so ein bisschen fort und vielleicht hat die eine oder andere Person immer schon mal im Internet von dieser lustigen Figur Recherche Simon gehört. Recherche Simon ist eine Figur, die durchaus zu etwas lustigem Ruhm gekommen ist, weil er meistens bei 1% für Artikel verantwortlich ist, die angeblich ganz geheime Protokolle und Sachen auswerten und dann schreiben, wir haben nachgewiesen, die Linken werden vom Staat finanziert. Ich habe hier einen Artikel mitgebracht, investigativ, linkextreme Strukturen in Halle. Da hat man unter anderem nachgewiesen, dass öffentlich einsehbare Protokolle aus universitären AStA-Sitzungen, dass die linken Studierendenfraktionen dort Geld bekommen von dem Hochschülerinnen- und Hochschülerbeitrag. Wenn man sich denkt, ja, das ist halt auch gesetzlich so verankert. Auf jeden Fall wird das in Halle so präsentiert, dass gesagt wird, die kriegen Geld und einer dieser Funktionsvorsitzenden in dieser Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist auch noch der Sohn eines großen SPD-Anbeordneten, wo dann wiederum gesagt wird, ja, das ist einfach quasi die SPD finanziert die Linken. So. Also so eine Kurzschlusslogik wird da auch geführt. Und das Allerwichtigste ist aber hieran, 1% ist sehr, sehr gut darin, nicht nur einen digitalen Mob zu entfesseln, also dass diese Leute extremst angegangen werden, solche Artikel werden, und das ist das Interessante, bei 1% unter anderem dann auf Facebook mit Geldern beworben, dass sie dann entweder in Deutschland oder in Österreich natürlich mehr sichtbar sind. Es führt aber auch häufig dazu, dass in der Vergangenheit alle Leute, die von 1% in dieser Form geoutet worden sind, massivste bis hinein zu Morddrohungen reichende Bedrohungen bekommen haben. Unter anderem dieser Sohn des SPD-Vorsitzenden hat ihn sogar irgendwie da der Verfassungsschutz gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Bedrohungsszenario, wo man sagen muss, wenn selbst die das schon feststellen, muss wirklich schon was vorliegen. Auf der anderen Seite sind solche Informationen von 1% aber auch immer sehr, sehr schnell in neonazistische Kreise geflossen. Ich kann das an meiner Person nachvollziehen. Einen Tag, nachdem der Artikel über mich online war, hat die neonazistische Seite Metapedia einen Artikel über mich drin gehabt. Also wo man auch merkt, diese Strukturen sind da wieder ineinander fließen und natürlich wird sowas auch gemacht. 1% und InfoDirect gehen aber auch in ihrer Sache nochmal einen Schritt weiter, nämlich sie sind in ihrer Organisationsform und ihrem Anschein nach sehr bürgerlich. Jetzt kann man sagen, das Einzige, was die bürgerlich haben, ist, dass sie nicht unbedingt ein Hakenkreuz als Logo haben. So. Fakt ist aber, wir müssen immer die Medienkompetenz oder auch das kritische Medienverhalten von der allgemeinen Bevölkerung mitdenken. Und wenn dort nicht unbedingt auf der Titelseite steht, wir wollen, dass alle Asylanten im Mittelmeer versenkt werden, sagen die meisten in Österreich, das ist doch keine rechte Quelle. Das ist doch vollkommen legitim. Das hat dazu geführt, dass insbesondere 1%, aber auch InfoDirect Organisationen angeschrieben haben, als vermutlich besorgte Organisationen, und dann gemacht haben, wir haben über diese Leute geschrieben, schauen Sie sich doch mal an, was dort für Organisationen tätig sind, was sie dort für Extremisten und so weiter unterstützen. Und ich kann es wieder aus persönlicher Erfahrung sagen, unsere Gruppe wurde zum Beispiel dann an der Universität in Passau vom Rektorat vorgeladen. Und die haben dann eine E-Mail von 1% gezeigt und haben gesagt, schauen Sie mal, diese Organisation hat uns darauf hingewiesen, dass sie hier zu Gewalt anstacheln, wo man sich auch denkt, so ja, aber liest ihr doch mal diesen scheiß Artikel durch. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese bürgerliche Fassade führt häufig dazu, dass diese Medien eben nicht mehr als eindeutig extrem rechts konnotiert wahrgenommen werden und deswegen viel weiter bis in bürgerliche Sphären hinein rezipiert werden können und auch noch ihre Rezeption viel weiter in dieses bürgerliche Spektrum hineintragen können. Das ist in Österreich immer noch mal umso einen Schritt wichtiger. Solche Leute wie Michael Schafmüller, die sind zwar als Neonazis bekannt, interessanterweise interessiert das aber kaum jemanden. Und wir kommen dann dazu, wo man auch sagen muss, wer betreibt in Österreich und in Deutschland auch mittlerweile Anti-Antifa-Arbeit? Natürlich Und das sind die Organisationen, die großteilig an der Gewinnung von Informationen beteiligt sind. Ist das in Österreich natürlich die Freiheitliche Partei Österreich und in Deutschland ist es mittlerweile die in fast, ich glaube mittlerweile ist es in allen Landtagen, oder? Die AfD und auch im Bundestag sich fest verankernde Alternative für Deutschland, die, und das ist das Interessante, weil es in Deutschland ja erstmalig eigentlich wieder so ist, dass eine extrem rechte Partei Zugriff auf parlamentarische Kontrollinstanzen bekommt. Das heißt, diese beiden Parteien, in Österreich sind sie sozusagen noch die Verantwortlichen dafür, aber auch in Deutschland sitzen Politiker, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem extremen und militanten Rechten, aus der extremen Rechten haben, in geheimen Ausschüssen, in sicherheitsrelevanten Ausschüssen. Sie sind dazu befähigt, mittlerweile Anfragen zu stellen, die gezielt dazu genutzt werden, Informationen über linke Strukturen zu gewinnen und diese Strukturen in Diskredition zu versetzen. Das Interessante ist hierbei, was wir sowohl bei der AfD als auch bei der FPÖ beobachten können, ist die Drecksarbeit in Anführungsstrichen, nämlich konkrete Aktivistinnen und Aktivisten in den Vordergrund zu stellen, beziehungsweise gezielt Strukturen anzugehen, die als autonome Linke zu bezeichnen sich oder in einer radikalisierten, organisierten Linken sich beschäftigen. Diese Drecksarbeit wird meistens solchen Organisationen wie 1% und InfoDirekt überlassen. Wo sich die AfD und die FPÖ hiergegen vortun, ist der massivste Angriff auf zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere Strukturen, wie ich das vorhin schon am Anfang gesagt habe, die sich in der sekundären, primären und tertiären Präventionsarbeit befinden. Es gibt insbesondere in Sachsen-Anhalt einen sehr doch sehr stereotypen Antrag dafür, nämlich eine fast 100-seitig umfassende Anfrage, also 100 Fragen umfassende Anfrage, die den Verein Miteinander, der sowohl Demokratieförderungsprojekte als auch mobile Opferberatung als auch Rechtsextremismus-Scanning in der Gebieten Sachsen-Anhalts durchführt, wo dieser Verein massivst angegriffen wird und wo eigentlich die ganze Logik, die dahinter steckt, gesagt wurde, wir wollen an sich herausfinden, ob da eine Finanzierung autonomer linker Strukturen vorliegt. In Österreich ist mittlerweile das führende Instrument auch der Freiheitlichen Partei Österreich, der unösterreichische Verfassungsschutz, der dann bei solchen Anfragen auch mittlerweile, das ist so eine Casa, die hier in Deutschland kaum angekommen ist, die FPÖ arbeitet gerade sehr stark daran, führende Beamte des Verfassungsschutzes durch blaue, durch Leute aus ihrer eigenen Partei zu ersetzen. Wir können mittlerweile auch in den Auskunftsanfragen des Verfassungsschutzes nachweisen, jetzt haben wir so eine schöne Kreissäge noch im Hintergrund. Also Terror-Neues zum Terror-Vortrag. Mittlerweile können wir nachweisen, dass vielfach in diesen verfassungsschutzrelevanten Informationen meistens es darum geht, rauszufinden, welche Leute melden Demonstrationen an, was für Leute sind irgendwie die, die vom Verfassungsschutz auch beobachtet werden können. Und natürlich müssen wir hier dabei festhalten, diese Informationen werden, wo beide Parteien ihr Rückgrat, nämlich ihre parlamentarischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meistens muss man hier einfach auch nur in der männlichen Form sprechen, aus Leuten rekruieren, die der Militanten und der extremen Rechten angehören. Und das muss man doch sagen, Jan-Joachim wie Benedikt Kaiser, der wird doch diese Informationen, die er da bekommt, natürlich werden die auch irgendwann beim Institut für Staatspolitik auflaufen. So. Wir haben mittlerweile diese Durchlässigkeit zwischen parlamentarischen und außerparlamentarischen Organisationen, die durchaus sehr, sehr, sehr gefährlich ist. In Hamburg sieht man das auch immer wieder, auch in Berlin, wenn insbesondere linke Projekte zunehmend angefragt werden. In Berlin ist ja mittlerweile selbst das Berghain als quasi Ort des sexuellen Gomorras in das Auge der AfD geraten. Und was banal klingt, nämlich zu sagen, und am Beispiel des Berghain so, wir müssen aufpassen, dass dort irgendwie gemäßigte Sexualität wieder Einzug erhält, lähmt natürlich einerseits den parlamentarischen Kontrollapparat, weil immer wieder danach zu forschen werden muss. Andererseits müssen wir uns sicher sein, diese Parteien, die sich gerade verfestigen, arbeiten gezielt daran, Informationen über ihre Kritikerinnen und Kritikern herauszuarbeiten und die, das sehen wir danach, in ihre Strukturen wieder reinzuleiten, die sie dann dazu nutzen, gezielt Leute anzugehen. Es gibt hier nochmal ein ganz großes Beispiel, auch um das zu zeigen, das ist von der Webseite Hans-Thomas Tilschneiders. Das ist interessanterweise die Webseite, die unmittelbar vom Landtag auf ihn verlinkt, also quasi seine als offizielle Webseite geführte. Hans-Thomas Tilschneider hat hier fast 1:1 einen Artikel von 1% übernommen, in dem Aktivistinnen und Aktivisten namentlich geoutet wurden und angeblicher Straftaten bezichtigt wurden. Auch hier sehen wir wieder dieser Artikel, der unglaublich schön bezeichnet wird. Die Antifa zeigt ihre hässliche Fratze. So, jetzt könnte man logistisch sagen, das ist ein bisschen hochgeschossen, wenn man dann so ein Bild von sich drüber bringt. Ja. Fakt ist jedoch, was wir hier daran sehen, ist diese komplette Hemmungslosigkeit, auch sich demokratisch generierender Parteien Anti-Antifarbe zu betreiben. Allen ganz interessanten, und das ist nur eine Randanekdote, ebenso wie die Linken. Es gibt in Österreich eine Organisation, die sich auch in den letzten Jahren sehr stark damit hervorgetan hat, Anti-Antifarbe zu betreiben. Das war die neonazistische Gruppe Unwiderstehlich. Unwiderstehlich ist deswegen so wichtig geworden, weil sie unmittelbar Dokumente von verfassungsdienstlichen Organisationen vorliegen hatten. Also das sind zum Beispiel Dokumente aus dem Heeresabwehramt, die sie dann immer wieder in Teilen veröffentlicht haben, zu sagen, schaut mal, was wir hier alles haben. Also das ist so ein bisschen dieser Fokus, den wir auch in Deutschland legen können, nämlich Neonazis, die aktiv auf Dokumente von Verfassungsorganisationen zugreifen können. Man kann immer so ein bisschen sagen, schlimmer geht immer, und Österreich ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich immer noch schlimmer geht. Das ist so ein Beispiel dafür, wie diese Informationen dann genutzt wurden. Die Jugendorganisation des Ring Feierlicher Studenten, also jener FPÖ-Studentenorganisation, die haben dann die Neonazis von Unwiderstehlich geteilt, um ihre Sachen damit zu beweisen. Also auch da sieht man, die FPÖ ist bis ins Mark verdorben. Was passiert aber bei Anti-Antifa-Arbeit abseits dessen, dass Informationen scheinbar ausgegraben werden und dann veröffentlicht werden? Und das ist dieser Moment, den ich schon am Anfang organisiert dargestellt habe, nämlich es geht darum, Leuten Schaden zuzufügen. Nicht nur Schaden im Materiellen, sondern auch im Persönlichen. Und da müssen wir sagen, allen voran, jene, die im deutschsprachigen Raum immer wieder als die friedlichen Protestierenden beschrieben werden, nämlich die Identitären, sind eine der Organisationen, die maßgeblich darin involviert ist, Leute anzugreifen. Hier sehen wir unter anderem in dem Bild derjenige, der quasi mit dem Gesicht einem zugewandt wird. Das ist Fabian Rusniak, einer der führenden Kader der identitären Bewegung in Wien, der hier bewaffnet mit einem Totschläger auf einen Aktivisten, der vorher durch mediale Berichterstattung bekannt geworden ist, losgeht. Das Interessante ist auch, um nochmal zu zeigen, wie verworren und wie durch Österreich einfach ist, es gab danach eine Gerichtsverhandlung, und das Gericht hat dann gesagt, weil dieser Totschläger nicht aus Vollmetall bestanden hat, war der keine Waffe. Und deswegen war es kein bewaffneter Überfall und auch kein versuchter Totschlag. Die Leute sind interessanterweise freigesprochen worden, weil gesagt wurde, man konnte halt nicht feststellen, ob die Linken jetzt angefangen haben oder die Rechten. Steht da mit Totschläger? Ja. Was wir aber immer wieder beobachten können, und das ist das Wichtigste, ist dabei, natürlich geht es darum, um die Recherchen zu betreiben, und diese Recherchen würde ich großteilig an parlamentarische Organisationen anknüpfen, allerdings auch in diesen diversen Vorfeldorganisationen. Dann geht es darum, irgendwie Fotos aufzunehmen. Auch das, und das ist eine der größten Mythen, die über die in Anführungsstrichen neuere Rechte existiert haben, nämlich dass vielfach gesagt wurde, ja, die betreiben eigentlich keine Anti-Antifa-Arbeit. Wir konnten dann aber spätestens erleben, als zum ersten Mal in Schnellroda organisierte Proteste gegen sie durchgeführt worden sind, dass solche Leute wie Mario Müller, Simon Kaupert und andere Leute dort mit riesigen Teleobjektiven gestanden haben und Leute abfotografiert haben. Es ist, und das ist das Wichtigste, auch für uns als organisierte Linke, doch eine dumme und unglaublich ignorante Illusion zu glauben, dass diese Organisationen nicht daran interessiert sind, wer ihnen sozusagen das Leben zur Hölle macht und auch diese Informationen zu veröffentlichen. Es geht dann aber auch so weit, diese Informationen irgendwie anzuzeigen, irgendwie bekannt zu machen, Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Und insbesondere bei den neuen Rechten haben wir dort verschiedene Sachen feststellen können, wie diese Informationsflüsse schaffen sollen. Einer der wichtigsten Punkte bislang war immer, und zurzeit ist es eben runtergeschaltet worden, diese Seite Reconquista Germania, wo im Internet über Foren sozusagen Armeen von Trollen und verschiedene Angriffe koordiniert worden sind. Diese Plattform war maßgeblich daran beteiligt, die Informationen, die quasi veröffentlicht worden sind, weiterzutragen, Leute auch im Internet mundtot zu machen, Kritikerinnen und Kritiker, insbesondere bei Twitter, bei Facebook und so weiter, so lange zu attackieren, bis Diskussionen nicht mehr irgendwie führbar geworden sind, Hashtags so lange voll zu müllen, diesen Informationen quasi so eine digitale Verbreitung zu erreichen. Reconquista Germania ist ja mittlerweile vom Netz genommen worden. Es wäre allerdings illusorisch zu glauben, dass nicht in irgendwelchen Subreddits und so weiter sich längst schon wieder solche Gemeinschaften zusammenrotten, um diesen in Anführungsstrichen digitalen Kreuzzug weiterzuführen. Blogs, Twitter, Facebook und so weiter sind da die großen Sachen. Was wir zum ersten Mal aber, und das muss man sagen, in dieser Massivität und auch in dieser Organisiertheit erleben, ist, dass die Rechten, diese rechte Hegemonie und diese reaktionäre Hegemonie, die wir zum Teil in Deutschland haben, die wir umso mehr aber noch in Österreich gezielt auch dafür nutzen, aktiv Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Aktivistinnen und Aktivisten, die sie als links quasi positionieren, anzugehen, öffentlich zu machen und darüber zu diskreditieren. Das passiert auf der Ebene von alltäglichen Aktivisten und Aktivistinnen in kleineren Ebenen durchaus häufiger der Fall. Es gab zuletzt bei 1% eine sehr interessante Kampagne, wo sie unter anderem einem Redakteur der Tagesschau, nämlich Patrick Gensing, der dort für den Faktenfinder eine Plattform, die sich mit Fake News beschäftigt, wo sie aufgedeckt haben, Patrick Gensing ist in der Antifa, und daraufhin wurde aufgefordert. Und der Beweis dafür, dass Patrick Gensing in der Antifa war, war, dass er ein Foto von einem Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert gepostet hat, wo der Hashtag Antifa dabei war. Man denkt so, auch wieder grandiose Recherche. Das hat dann aber angefangen, dass man Patrick Gensing in den Fokus genommen hat und dann rausgefunden hat, Patrick Gensing beschäftigt sich mit Fake News und er berichtet zu einem Drittel über Russland, zu einem anderen Drittel über die AfD und zu einem anderen Drittel über die extreme Rechte. Das ist ja total einseitige Berichterstattung. Der berichtet überhaupt nicht über linke Fake News. Und dann wurde die Tagesschau quasi aufgefordert, Patrick Gensing zu entlassen, und es gab dann eine mediale Internetkampagne, wo wieder aufgefordert wurde, der Tagesschau zu schreiben, dass man jetzt rausgefunden hatte, Patrick Gensing ist bei der Antifa. Was hier so obskur klingt und bei Patrick Gensing natürlich auch obskure Züge annimmt, weil die Tagesschau wird nicht bei einem ihrer maßgebenden Redakteure sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, ein bisschen lassen, entfaltet im realen Leben durchaus richtig harte Konsequenzen. Wir sehen das bei Genossinnen und Genossen, die unter anderem mittlerweile in Österreich aktiv um ihre Arbeitsplätze zu befürchten haben. Auch ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe in einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit gelebt. Die erste Reaktion, die mein Arbeitgeber auf diese Outings hatte, war zu sagen, die Einrichtung, die du leitest, die präsentiert sich ja auch im Internet, da müssen alle politischen Fotos gelöscht werden. Und was hat man dann gemacht? Man hat Fotos runtergelöscht, wo Jugendliche mit LGBT-Fahnen, Antirassismus-Fahnen und so weiter positioniert haben, um danach wieder behaupten zu können, wir sind politisch neutral. So. Diese Attacken haben mittlerweile reale Konsequenzen und sie sind umso erfolgreicher, weil mittlerweile dieses Stigma und die Stigmatisierung als extremer Linker sehr, sehr gut wieder funktioniert. Auch in Deutschland muss man sagen, die mediale Berichterstattung über G20 und über dieses Aufpauschen einer angeblich sich militarisierenden und militanter werdenden extremen Linken führt dazu, dass diese Stigmatisierung als angeblich Linksextreme oder Linksextreme durchaus wieder Zugkraft entfaltet. In Österreich noch umso stärker. Natürlich, und das müssen wir aber auch dazu sagen, und das habe ich am Anfang immer schon wieder gesagt, wir können mittlerweile, so sehr diese Medien damit arbeiten, können wir nicht sagen, es hat aufgehört, dass Neonazis, dass Rechte Einrichtungen überfallen, dass sie Leute angreifen, dass sie Leute körperlich bedrohen, dass sie Hausbesuche ankündigen. Das ist immer noch einer der festen und einer der größten beängstigenden Standpeile auch von Anti-Antifa-Arbeit, nämlich das konkrete Bedrohen des sozialen Umfeldes und dieser Einzelpersonen. Das Wichtige ist, auch innerhalb der organisierten Linken haben wir, und das müssen wir als eigene Kritik auch annehmen, das ist die Überleitung auch zum nächsten Punkt, sehr, sehr wenig Organisationen und sehr, sehr wenige Leute, die sich damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn wir angegriffen werden? Was passiert mit unseren Bezugsgruppen? Was passiert mit Menschen in unserem Umfeld? Das ist in Österreich immer so, nochmal so schon mehr. Nur als kleiner Hinweis, in Österreich gibt es noch nicht mal die Rote Hilfe. Also. Und das ist auch der nächste Punkt. Wie können wir uns schützen? Es hat, und das ist der ganz, ganz wichtige Moment dabei, einen Grund, warum sich bisher so wenige Leute in Deutschland und in Österreich, und natürlich muss man sagen, das ist ein perfider Moment, Rechte irgendwie zu klagen und zu sagen, ich bediene mich jetzt juristischer, staatlicher Instrumente, um irgendwie dieser Hetze gegen eine Person oder unsere Organisation Herr zu werden. Fakt ist jedoch, diese Sachen sind mit einem extremst hohen Kostenaufwand verbunden. Warum sind die Kosten so hoch? Wenn ich so eine Organisation wie 1%, InfoDirect oder auch das Institut für Staatspolitik dazu drängen möchte und zu sagen möchte, das ist eine falsche Behauptung, die ihr zum Beispiel aufgestellt habt, wie zum Beispiel die Aktion Seenotretter, die ja immer wieder bezichtigt worden, sie wären Flüchtlingsschlepper, muss erstmals versucht werden, sich außergerichtlich zu einigen. Für außergerichtliche Einigungen muss sich zivilrechtlich vorgehen, das heißt, Anwältinnen und Anwälte bezahlen, das sind Kosten, die in die Tausende gehen. Faktisch ist, und das habe ich am Anfang gesagt, diese Organisationen der extremen Rechten können diese Kosten aufbringen und sie bringen diese Kosten auf. In Österreich ist sich in den allerwenigsten Fällen ist sich außergerichtlich geeinigt worden, weil die extremen Rechten immer wieder dafür gesorgt haben, dass Sachen zugerichtet worden sind. Wir können das aus unserer Gruppe irgendwie auch als gutes Beispiel, auch um die Absurdität des Ganzen vorzustellen. Bei uns wurde auch versucht, eine außergerichtliche Einigung hinzubringen an das Magazin Info Direkt. Und das Magazin Info Direkt hat daraufhin der Anwältin geschrieben, bitte übersenden Sie uns Ausweiskopien und die Meldeadressen Ihrer Mandantinnen und Mandanten, damit wir deren Identität überprüfen können. Woraufhin sich die Anwältin auch gesagt hat, ja natürlich, Sie bedrohen meine Mandanten, dass sie die Hausbesuche machen wollen und ich schicke Ihnen die Adresse oder was. So, also wir merken diese Absurdität auch in den Verfahren, die aber eigentlich von den Rechten nur so geführt werden, damit die Kosten nach oben getrieben werden. Deswegen muss man sagen, das Erste, was natürlich dazu zählt, wie kann man sich gegen Sachen wehren, ist natürlich Bezugsgruppen zu bilden, sich auch um Bezugsgruppen, insbesondere Gruppen, die bildungspolitisch tätig sind, die Vorträge halten, die Anti-Antifa, also die Anti-Antifa, hoffentlich nicht mal, die recherchemäßig unterwegs sind und so weiter, sich abzusprechen, was kann uns passieren, wie können wir damit umgehen. Und da muss man sagen, einer der wichtigsten Punkte, und das ist der bürgerlichste Ratschlag auch von unserer Seite aus, ist, eine gute Rechtsschutzversicherung kann einiges retten. So. Nur zur Information, ich bin kein Versicherungsvertreter, also man kann jetzt nicht nachher bei mir nur eine Rechtsschutzversicherung abschließen, was eigentlich unglaublich schlau wäre. Fakt ist jedoch, wir haben in den letzten Monaten, insbesondere in Österreich, sehr stark erleben müssen, dass jene Aktivistinnen und Aktivisten, die über Rechtsschutzversicherungen abgesichert waren, sich das durchaus haben leisten können, gegen Sachen zu Gericht zu ziehen, auch irgendwie Sachen zur Anzeige zu bringen, sich gegen falsche Behauptungen zur Wehr zu stellen, auch wenn ihre Organisationen zum Beispiel nicht mitgezogen sind. Das ist ein sehr trauriger Moment, ist aber ein Moment, wo man durchaus sagen muss, Antifa heißt auch Rechtsschutzversicherung, wenn man das so runterrechnen möchte. Das andere ist natürlich, und das ist der entscheidende Moment, sowohl in Österreich als auch in Deutschland gilt natürlich, glaube ich, umso wichtiger mittlerweile diese Devise Anna und Arthur halten's Maul. Sowohl dem Verfassungsschutz als auch polizeilichen Ermittlungsbehörden ist natürlich in jederlei Hinsicht zu misstrauen. In Österreich gab es jüngst eine Durchsuchung des Verfassungsschutzes, bei dem Festplatten von einer anderen Polizeieinheit mitgenommen wurde, die sämtliche Karteien von organisierten Rechtsextremen und organisierten Linken beinhaltet haben. So, kann man sich fragen, warum sind diese Festplatten bei einer Person des Verfassungsschutzes anwesend, die auch noch irgendwie zu Hause wohl rumliegen hat? Fakt ist jedoch, wir können uns sicher sein, mittlerweile, diese Daten, die irgendwie so bekannt werden über Ermittlungsbehörden, können auch mittlerweile wieder in die Kreise der extremen Rechten reingelangen. Das muss nur sein, dass Personen von euch Demonstrationen und so weiter anmelden. Über parlamentarische Anfragen werdet ihr als Anmelderinnen und Anmelder bekannt gegeben. Das kann dazu führen, dass diese Daten bekannt geworden sind. Es ist, glaube ich, umso wichtiger, mittlerweile noch strikter darauf zu pochen, dass clandestiner sich organisiert wird, dass gewisse Standards von Geheimhaltung eingehalten werden, umso wichtiger, dass Informationen nicht nach außen dringen. Eine ganz große Einschränkung, die gilt für Österreich umso mehr. Für Deutschland, muss man sagen, gibt es durchaus Einrichtungen inklusive der mobilen Opferberatungsstellen, die unglaublich hervorragende Arbeit leisten. Leute, die von rechtsextremer Gewalt betroffen sind, auch der zum Beispiel Opferfonds der Amadeo-Antonio-Stiftung, ist ein unglaublich grandioses Instrument. Diese Menschen dort machen unglaublich grandiose Arbeit. In Österreich haben wir den Nachteil, Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring sind nicht auf politische Prozessführung, auf politische Straftaten eingestellt. Es gibt in Österreich gibt es zum Beispiel keinerlei Organisation, die abseits rassistischer Gewalt, rechtsextreme Gewalt irgendwie scannt. Sowas wie das Jüdische Forum, die hier zum Beispiel in Deutschland ja antisemitische Straftaten und so weiter auch registrieren und so weiter. Solche Organisationen fehlen in Österreich und wir haben das mittlerweile sehr oft erlebt, dass in Österreich insbesondere Opferschutzorganisationen gesagt haben, ja, dann sag doch einfach vor der Staatsanwaltschaft aus. Das erspart dir Probleme, das erspart uns Probleme und das wird sich ja schon wieder lösen. Ich glaube, dass eine extreme und radikalisierte und radikale Rechte genau sehr stark davon profitiert, dass eine Linke sich sehr schwer damit tut, sehr viel basale Bildungsarbeit zu leisten. Dieser Anti-Antifa-Vortrag, den wir hier verhalten, ist natürlich einerseits eine theoretische Auseinandersetzung, andererseits möchte ich gerade diese letzten Polien auch, und das komme ich auch langsam zum Ende, als aktiven Aufruf verstehen, euch selbst mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, ja schön, dieser Vortrag hat uns gezeigt, dass Österreich und Deutschland zusammenarbeitet, sondern überlegt auch euch, wie euer Umfeld strukturiert ist, wie eure Bezugsgruppen, eure großen Politgruppen organisiert sind, wie ihr mit sowas umgeht, was für Expertise habt ihr, wo könntet ihr Sachen leisten und auch zum anderen, es gibt ganz, ganz tolle Organisationen, ich habe jetzt hier österreichische angeschrieben, die ich persönlich sehr gut kenne, seid solidarisch miteinander, holt euch Hilfe, greift auf Expertise, die es auch innerhalb der Szene gibt, zurück. Anti-Antifa-Arbeit meint immer Einzelne von uns betroffen und gemeint letztendlich im ganzen großen Ganzen sind wir aber alle. Mir wurde dann am Ende immer gesagt, man darf keine Präsentation und deswegen, ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt so ausführlich auch geredet habe, ohne ein Katzenmeme beenden und im Angesicht all dieser Sachen, die ich jetzt vorgetragen habe, fühlt man sich ja so ein bisschen wie diese kleine Katze und denkt sich so, Mist, was kann man tun? Und häufig werden wir das auch gefragt, was ist so ein bisschen der allgemeine Ratschlag? Und da muss man natürlich sagen, still loving Antifa. So, danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein. Wir müssen uns jetzt entscheiden, welche Katze wir lieber anschauen. Wir würden das Mikro jetzt abstellen und dann eine Fragerunde machen.